wir beten dich an, Herr. Das Lamm auf dem Thron. Jesus, es ist dein Blut, das uns freien Zugang gegeben hat, Herr. Es ist dein Blut, das bezahlt hat. Es ist dein Opfer, Herr, das für uns den Weg frei gemacht hat in die Herrlichkeit des Vaters. Es ist dein Blut, durch das wir jetzt aufrecht stehen können in deiner Herrlichkeit. Frisch und mit Jubel, Herr. Halleluja. Halleluja. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und die Herzen besprengt mit dem Blut Jesu und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er hat uns freien Zugang gegeben, sodass wir stehen können in seiner Herrlichkeit. In ihm und durch ihn sind wir tatsächlich versetzt worden an himmlische Orte. Und dort stehen wir. Und von dort regieren wir. Halleluja, in Christus. Halleluja. Lass es uns singen, ich stehe in deiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja. Denn in seiner Gegenwart stehen wir. In seiner Gegenwart, sagt Zacharia 3, Vers 7, haben wir Zugang. Mitten unter den Engeln, mitten unter den Gewaltigen vor dem Thron Gottes. Wir haben Zugang. Und wir haben Autorität bekommen. Halleluja. Lass uns das bewusst machen. Wenn wir das jetzt singen, sing es in diesem Glaubensbewusstsein. Sing es, jawohl, ich bin da. Sing es nicht nur als ein schönes Lied mit einer netten Melodie, sondern sing es wirklich in diesem Glaubensbewusstsein. Ja, so ist es. Ich stehe in deiner Gegenwart. Halleluja. Seiner manifesten Herrlichkeit. Ich stehe in deiner Gegenwart. Und ich sehe weg. Schau auf nichts anderes. Schau auf ihn. Geh voll da rein. Setz alles auf diese eine Karte, dass sein Wort wahr ist, sein Evangelium ist wahr und deswegen kannst du stehen in seiner Gegenwart. Augen, die vor Liebe strahlen, das bist du. in deiner Gegenwart, Herr. Und wir sehen dein Angesicht. Und weißt du, wann immer in biblischen Zeiten von jemand gesagt wurde, er sieht das Angesicht des Königs. Er sieht das Angesicht des Königs. Dann bedeutete das so viel wie, er hat Zugang zum Herzen des Königs. Er hat etwas zu sagen vor dem König. Und der König bezieht ihn ein in seine Entscheidungen. Und der König hat ihm eine wichtige Position gegeben in seinem Reich. Deshalb sieht er das Angesicht des Königs. Und wir als seine Kinder, nicht aufgrund dessen, was wir uns verdient hätten, nicht aufgrund dessen, was wir getan hätten, sondern aufgrund der unerforschlichen Gnade, die er uns erwiesen hat in Jesus. Wir sind seine Söhne und seine Töchter. Und wir sehen sein Angesicht. Halleluja. Halleluja. Und er spricht zu uns, genauso wie er zu Jeschua gesprochen hat, dem hohen Priester im Himmel, in der Vision von Zacharias, Zacharia 3, Vers 7. Er sagt, ich gebe dir Vollmacht, sowohl mein Haus, also die Gemeinde, zu richten. Das heißt, Autorität auszuüben in meiner Gemeinde. Als auch, sagt er, meine Vorhöfe zu beaufsichtigen. Vorhöfe waren Orte, wo auch die Heiden hin durften. Das heißt, es steht für die Welt. Weil wir Zugang haben, haben wir Autorität auch über die Mächte und die Geister, die in der Welt wirken. Und er sagt, und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. In anderen Worten, ich gebe dir permanente Erlaubnis, mein Angesicht zu sehen. Und von meinem Angesicht her zu regieren und von meinem Angesicht her in die Gemeinde und in die Vorhöfe, in die Welt hinein zu sprechen und Autorität wahrzunehmen. Halleluja, kannst du sehen? Also wir stehen da gemeinsam. Im neuen Bund steht nicht einer allein da, sondern wir stehen da gemeinsam als seine Kinder. Wir stehen in dieser Position der Autorität. Heute Morgen sagt der Vater, ich gebe euch Zugang. Ich gebe euch Autorität. Ich gebe euch Vollmacht zu sprechen und Dinge in die Ordnung Gottes hineinzusprechen. Halleluja! Dinge zu ordnen. Ich habe es so auf dem Herzen, wir sprechen hinein heute Morgen in diese Region, in diese ganze Region um Stuttgart herum, in diesen ganzen mittleren Neckarraum hinein. Ich habe es so auf dem Herzen, dass wir gemeinsam hineinsprechen und wirklich unsere Autorität wahrnehmen und sagen heute Morgen, jeder Geist, der dem Wirken des Geistes der Erweckung widersteht in unserer Region, jedem Geist, der dem freien Wirken des Heiligen Geistes widersteht. Er muss fallen. Oh, er muss fallen. Er muss fallen im Leib Christi. Er muss fallen in der Gemeinde Jesu. Oh, jeder Geist von Kontrolle. Oh, jeder religiöse Geist. Jeder Geist, der der Ordnung Gottes widersteht. Jeder Geist, der dem Wirken des Heiligen Geistes widersteht. Stuttgart. Wir machen ihn im ganzen mittleren Neckarraum. Wir rufen aus. Halleluja, Halleluja. Und Vater, wir rufen aus deine Erweckungsordnung, Herr, in unserem Land, Herr. Deine Herrlichkeitsordnung in unserer Region, Herr. Herr, wir rufen aus, dass die richtigen Personen an die richtige Position kommen, Herr. Wir rufen aus, Herr, dass deine Kinder sich positionieren, Herr. Herr, so, dass deine Herrlichkeit kommen kann, Herr. Wir rufen aus, dass die, die reinen Herzen sind, Herr, die, denen es nicht um persönliche Ziele, um persönliche Genuss, um persönliche Bereicherung oder persönliche Macht oder persönliche Happiness geht, Herr. Herr, wir rufen sie in die Positionen des Einflusses, Herr. Wir rufen sie in die Positionen des Einflusses, Herr. Halleluja, Herr. Herr, wir rufen sie in die Positionen des Einflusses, Herr. Diejenigen, die Gott selbstlos dienen, Herr. Diejenigen, die selbstlos bereit sind zu stehen in der Herrlichkeit Gottes, Herr. Herr, so dass deine Wolke kommen kann, Herr. Herr, so wie sie damals im Tempel in Jerusalem gekommen ist, Herr, als alle am Platz waren, Herr. Als alle positioniert waren, Herr. Als die Priester positioniert waren, Herr. Als die Leviten positioniert waren, Herr. Als die Sänger positioniert waren, Herr. Die Lobpreiser positioniert, Herr. Die Leiter positioniert, Herr. Die Pastoren positioniert, Herr. Die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer positioniert, Herr. Und als sie wie ein Mann waren, Herr, da geschah es. Wie ein Mann sangen sie. Die Trompeter trompeteten. Sie ließen ihre Stimme hören. Wie ein Mann, um den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie ihre Stimme erhoben, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Halleluja. Oh, oh, Heiliger Geist. Wir sagen, erfüll unser Haus, erfüll unsere Häuser, unsere Gemeindehäuser mit deiner Wolke, Herr. Ja, aber erfüll, noch viel mehr erfüll deinen Leib insgesamt mit der Wolke deiner Herrlichkeit, Herr. Erfüll unsere Stadt, Herr. Erfüll unsere Region, Herr. Erfüll unser Land, Herr, mit der Wolke deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, positioniere uns. Oh, komm, streck deine Hände aus, streck deine Hände aus. Oh, shakarara. Es geht darum, positioniert zu sein. Lass alles andere weg. Weißt du, alles, was sich noch um dich selber dreht, lass es hinter dir. Du bist dazu bestimmt, im Haus des Herrn zu stehen. Du bist dazu bestimmt, im Feuer Gottes zu stehen. Du bist dazu bestimmt, zu gehen in seiner Herrlichkeit. Du bist dazu bestimmt, Zugang zu haben in das Allerheiligste. Du bist dazu bestimmt, gemeinsam mit dem Herzen Gottes zu richten und auszurichten. Du bist dazu bestimmt, Autorität wahrzunehmen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und ich spüre, wie Gott wirklich Einzelne ruft, wie er Leiter ruft hier in unserer Mitte. Leiter wirklich ruft und sagt, bist du bereit, mit mir im Feuer zu stehen? Bist du bereit, mit mir im Feuer zu stehen? Also das Feuer Gottes, oh, es ist ein verzehrendes Feuer. Es ist ein verzehrendes Feuer. Es ist ein Feuer, das alles verändert. Es ist ein Feuer, das eine Dynamik in dein Leben bringt, wie du sie vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Es ist ein Feuer, das Dinge beschleunigt wie nie zuvor. Es ist aber auch ein heiliges Feuer, das Dinge reinigt wie nie zuvor. Es ist ein heiliges Feuer, das durchscheidet von Seele und Geist, Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Aber weißt du, Gott sucht Leiter, die im Feuer stehen. Gott sucht Leiter heute Morgen, die im Feuer stehen. Halleluja. Bist du so ein Leiter? Oder spürst du den Ruf Gottes, so ein Leiter zu sein? Vielleicht bist du noch kein Leiter, aber du spürst diesen Ruf Gottes, in diesem Feuer zu stehen, als ein Leiter. Halleluja. Dann gerade jetzt, alle, die einfach diesen Ruf spüren, wirklich im Feuer Gottes, als ein Leiter in seinem Reich zu stehen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Halleluja. Komm ganz schnell nach vorne. Weißt du, Gott hält Heerschau in dieser Zeit. Er sagt, wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Halleluja. Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Wer ist bereit, im Feuer Gottes zu stehen? Ah, oh, wer ist bereit, sich sein Fleisch verzehren zu lassen vom Feuer Gottes? Wer ist bereit? Halleluja! Halleluja! Streckt einfach eure Hände aus, alle diese Leiter oder die, die Gott dazu berufen hat, wirklich als Leiter zu stehen in diesem Feuer Gottes. Vater, wir danken dir, Herr, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, für diese Priester, für diese Söhne, für diese Töchter, für diese Leviten, Herr, für diese Apostel, Propheten, Pastoren, Hirten, Lehrer, Halleluja, Leiter in unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Positionen, für die du sie bestimmt hast, Herr. Und wir sagen heute Morgen von deinem Thron, Herr, von deinem Thron, Herr. Oh, wir sagen Feuer Gottes. Ah, Feuer Gottes. Feuer Gottes Fall. Oh, Feuer Gottes Fall. Feuer Gottes Fall. Oh, Feuer Gottes Fall. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire Weißt du, wenn die richtigen Positionen, die richtigen Personen in der richtigen Position sind, dann kann sein Geist fallen. Dann kann sein Geist dich erfassen. Dann kann sein Geist wirken. Dann kann sein Geist durchgehen. Halleluja. Oh, wir sagen, komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, spürst du den Heiligen Geist, wie er kommt? Dass er kommt zuerst wie ein sanfter Wind. Der stärker, stärker, oh, stärker, stärker. Komm noch stärker, Heiliger Geist. Oh, komm noch stärker, Heiliger Geist. Oh, komm noch stärker. Komm noch stärker mit deinem Wehen, Herr. Oh, füll diesen Raum. Erfasse jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Heiliger Jesus, nehmen wir Autorität über alles, was der Herrlichkeit Gottes widersteht, in den Seelen der Menschen, in jeder einzelnen Seele heute Morgen hier. Alles, was der Herrlichkeit Gottes widersteht, muss jetzt deine Seele verlassen. Jeder Unglaube, jeder Zweifel, jedes Trauma der Vergangenheit, jede Angst, jedes Misstrauen muss jetzt deine Seele verlassen in dem Namen Jesus. Jetzt. Jeder Quälgeist, alles, was dich abgehalten hat, in Freiheit zu stehen, in seiner Herrlichkeit, muss jetzt deine Seele verlassen in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke für dein Werk. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Oh, wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Freiheit von allem, was dich unruhig gemacht hat. Freiheit von allem, was dich immer wieder abgelenkt hat in deinen Gedanken. Was dich gezwungen hat, in deinen Gedanken irgendwelche Dinge zu denken. Es muss jetzt gehen, es muss jetzt gehen. Es geht jetzt raus aus deiner Seele. Raus! Raus in Jesu Namen. Freiheit. Freiheit. Halleluja. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus nehmen wir jetzt auch jede Krankheit. Dann nehmen sie in dein Gerichtssaal, gerade jetzt. Dann nehmen sie in dein Gerichtssaal. Jede Krankheit, jede Krankheit, jedes Symptom, alles, was die Körper noch in Gefangenschaft hält, nehmen sie in den Gerichtssaal Gottes. Sieh einfach mal gerade jetzt deine Krankheit im Gerichtssaal Gottes. Und dann sprich einfach mal zum Vater im Himmel und sag: Vater im Himmel, ich nehme das Blut Jesu Christi in Anspruch. Ich bitte dich um Vergebung. Überall, wo ich dir nicht vertraut habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich meine Gedanken in die falsche Richtung habe gehen lassen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich meine Worte in die falsche Richtung habe gehen lassen. Ich bitte dich um Vergebung für jede Sünde, die ich begangen habe. Und ich berufe mich jetzt vor dir, dem Richter des ganzen Universums, auf das Blut Jesu Christi. Ich nehme dein Blut in Anspruch, dass es mich jetzt bedeckt. Jede Ungerechtigkeit, jede Sünde, in Jesu Namen. Und Vater, somit gibt es kein Anrecht mehr für Krankheit. Du brauchst es nicht mehr beten, ich bete für uns alle. Vater, es gibt kein Anrecht mehr, Richter des ganzen Universums. Es gibt kein Anrecht mehr für Krankheit, wo wir bedeckt sind mit dem Blut Jesu Christi. Es gibt kein Anrecht mehr für Krankheit, wo wir unsere Sünde bekannt haben und du bist treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. So gibt es kein Anrecht mehr für Schmerzen, es gibt kein Anrecht mehr für Gebrechen, es gibt kein Anrecht mehr für irgendwelche Diagnosen. Und so nehmen wir jetzt jede Krankheit, jede Diagnose, wir nehmen sie zu dir, dem Richter des ganzen Universums. Und wir danken dir, dass du vor 2000 Jahren den Richterspruch endgültig gemacht hast und dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Durch die Wunden Jesu ist euch Heilung geworden. Er selbst nahm eure körperlichen Schwachheiten weg und trug eure Krankheiten fort. Und so nehmen wir jetzt Autorität über jede Macht von Krankheit hier in diesem Raum. Wir nehmen Autorität über jedes Gebrechen hier in diesem Raum. Wir sagen, diese Gebrechen, diese Krankheit, sie müssen jetzt fliehen. Sie müssen jetzt gehen in dem Namen Jesus. Sie müssen jetzt gehen in Jesu Namen. Sie verlassen jetzt deinen Körper und deine Seele in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist gekommen? Wer ist hierher gekommen mit Schmerzen oder einer Diagnose, die ihn runtergedrückt hat im Körper? Streckt einfach mal eure Hand aus. Halleluja. Und alle die Leiter, die hier vorne sind, die einfach jetzt gerade im Feuer getauft worden sind, dreht euch einfach mal um. Und da, wo eine Hand ist, legt ihnen einfach ganz kurz die Hand auf. Setzt einfach ganz kurz die heilende Kraft Gottes frei, da, wo eine Hand oben ist. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr. Herr, wir führen jetzt das Gericht Gottes an Krankheit aus. Halleluja, wir exekutieren das Gericht Gottes an Diagnosen, an Symptomen, an Gebrechen, an Schmerzen. Und wir sagen, raus aus diesem Körper. Wir sagen, verlass diesen Körper in dem Namen Jesus. Wir sprechen aus dem Raum deiner Herrlichkeit, Vater. Wir sprechen aus deinem Thronsaal heraus, Herr. Wir sprechen aus deinem Gerichtsraum, Herr. Und wir sagen in dem Namen Jesus, jede Krankheit weicht jetzt auch über Livestream. Du kannst es auch für dich nehmen. Jede Krankheit, egal wie die Diagnose geheißen hat, ob sie Hashimoto oder Diabetes geheißen hat oder MS oder Krebs oder wie auch immer sie geheißen haben mag, in dem Namen Jesus, wir exekutieren das Gerichtsurteil Gottes über sie. Und wir sagen, durch die Wunden Jesu bist du geheilt. Wir exekutieren das Gerichtsurteil Gottes über Arthritis, Arthrose. Wir exekutieren das Gerichtsurteil Gottes über eingeklemmte Nerven, über Bandscheibenvorfälle, über Schulterprobleme. Wir exekutieren das Gerichtsurteil Gottes über Augenkrankheiten, in dem Namen Jesus, über Schwerhörigkeit. Oh, wir exekutieren das Gericht Gottes über Dysfunktionen der Organe. Wir exekutieren das Gericht Gottes jetzt über allem, was außerhalb der Schöpfungsordnung Gottes ist, hier in diesem Raum. Wir exekutieren das Gericht Gottes, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja, tut es, setzt es frei, setzt es frei. Halleluja, setzt es frei. Wir setzen jetzt deine Herrlichkeit frei, Herr, über jedem Einzelnen von diesen, Herr. Halleluja. Und wenn sie Schmerzen gehabt haben, dann ermutige sie gerade jetzt und sag ihnen, hey, tu mal was, was du vorher nicht tun konntest. Bewege etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Halleluja. Schau, wie ist es mit den Fingern? Wie ist es mit den Knien? Wie ist es mit dem Fuß? Wie ist es mit den Augen? Wie ist es mit den Ohren? Schnipp an den Ohren. Halleluja. Oh, wir setzen die Herrlichkeit Gottes frei. Wir setzen die Herrlichkeit Gottes frei, auch über Livestream. Oh, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, empfang es. Halleluja, Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Wer spürt Freiheit in seinem Körper? Wer spürt, wie Freiheit gekommen ist in seinem Körper? Wink einfach mal mit der Hand. Wenn du spürst, hier, wink einfach mit der Hand, da drüben, wink mit der Hand. Wenn jetzt gerade Freiheit da drüben, Halleluja, wenn Freiheit in deinen Körper gekommen ist, wink einfach mal mit deiner Hand. Ja, danke Jesus, da auch, Halleluja, danke Jesus, da drüben, danke Jesus, danke Vater, da auch, Halleluja, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist, Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt lass uns noch einmal zusammen singen, in your glory, I will stand and lift you up, in your glory, I receive, ich empfange jedes Wunder von dir. Und weißt du, vielleicht konntest du dein Wunder jetzt nicht sofort testen, entweder weil es einfach nicht zu testen ist, weil es was Organisches ist. Oder aber du hast jetzt noch nicht feststellen können, dass die Symptome weg sind. Aber ich sage dir, wenn wir jetzt dieses Lied singen, dann versiegelt Gott, was er gesagt hat. Nimm das in Anspruch. Du empfängst sein Wunder und du dankst ihm dafür. Halleluja. We are, we'll stand, we'll stand. In deiner Herrlichkeit steh.

noch einmal deine Stimme. Erheb noch einmal deine Stimme. Oh, ja, da, da, da, da, da, da, da, da. Einige werden jetzt richtig trunken im Geist. Ich kann das sehen. Wer du ihn anbetest. Oh, wer du einfach im Geist singst, wirst du trunken im Geist. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt uns heute Morgen ganz neu. Das ist eine Ausgießung seines Geistes. Oh, eine Ausgießung seines Geistes. Oh, eine Ausgießung seines Geistes. Nicht voll meines, sondern voll Geistes. Voll Geistes. Voll Geistes. Voll Geistes. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sein Geist aus. Oh, gieß sein Geist aus. Oh, gieß sein Geist aus. Weißt du was? Ich habe das gerade so stark in meinem Herzen. Ich mache das normalerweise nicht an dieser Stelle im Gottesdienst, aber ich spüre so stark, wenn du heute Morgen hier bist und dass irgendetwas in deinem Leben, was noch nicht in Ordnung ist mit Gott, du hast vielleicht noch nie Jesus Christus persönlich zu deinem Herrn und Erlöser gemacht. Oder da ist eine konkrete Sünde, von der du weißt, dass sie dich von Gott trennt. Oder du hast mal mit Jesus gelebt, aber du bist wieder von ihm weggekommen und du lebst nicht wirklich mit ihm. Du lebst nicht in der Nachfolge von Jesus. Du lebst nicht als Teil seines Leibes. Du gehst nicht voran mit Jesus wirklich. Gott möchte dir heute einen neuen Anfang geben in seiner Gegenwart. Er möchte dich berühren. Wenn dich das betrifft, einfach egal wo du bist, komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm nach vorne. Ich möchte einfach kurz die Hand auflegen, mit dir beten und wirklich seine Herrlichkeit freisetzen über dein Leben. Er ruft dich hinein in diese radikale Beziehung zu ihm. Halleluja. Wenn dich das betrifft, komm einfach hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne. Lass ihn einfach hier in Gang. Genau, komm einfach hier nach vorne. Jeden, den es betrifft, komm einfach hier nach vorne. Lass ihn einfach hier in der Mitte in Gang. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Gott ist gut, er liebt dich. Halleluja. Komm, lass dir einfach durch. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte gerade jetzt einfach mein Leben mit Jesus in Ordnung bringen. Da ist seine Gegenwart, ist so stark da. Ich glaube, dass noch mindestens 2, 3 Leute sind, für die das auch ist. Das ist jetzt dein Moment in seiner Gegenwart. Frag mal deinen Nachbarn, wenn du irgendwo stehst oder sitzt, frag mal deinen Nachbarn. Ist bei dir alles im Reinen mit Gott? Wenn sie sagen, na, bin mir nicht ganz sicher, dann bringen sie nach vorne, okay? Bringen sie nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist noch jemand da? Wir wollen jetzt zusammen beten. Halleluja. Lass sie durch, lass sie durch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Ist noch jemand da? Oh, herzlich willkommen. Lass uns einfach gemeinsam ein Gebet sprechen. Zum Vater im Namen Jesus. Lass uns sagen, Vater in dem Namen Jesus. Vater im Namen Jesus. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich getrennt von dir gelebt habe, wo ich dir nicht geglaubt habe, wo ich gesündigt habe. Herr, ich komme zu dir. Im Namen Jesus. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, um mich gerecht zu machen und zu reinigen und mir ein neues Leben zu geben. Ich empfange jetzt Vergebung und ich empfange Reinigung und ich empfange dein neues Leben. Im Namen Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und ich segne dich in dem Namen Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit der Kraft des neuen Lebens. Ich segne dich mit der Kraft der neuen Geburt. Ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes in dem Namen Jesus. Füll ihn, Herr. Füll ihn, Herr. Halleluja. Und ich spreche dir zu, dir ist vergeben. Ich spreche dir zu, du bist willkommen in der Gegenwart des Vaters. Ich spreche dir zu, du bist zu Hause in der Gegenwart des Vaters. Und der Vater schlachtet das beste Kalb. Und der Vater gibt dir das Feuergewand. Halleluja. Und er lässt dich aufrecht stehen in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr, wie du gesagt hast, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. So wie du Jesus aus Ägypten gerufen hast, so hast du uns gerufen aus Ägypten. Das steht für das Land der Sünde, das Land der Welt. Herr, so hast du deinen Sohn gerufen heute Morgen, Herr. Du hast ihn gerufen in dein Herz, Herr. Du hast ihn gerufen in die Nachfolge Jesu, Herr. Du hast ihn gerufen, Herr, in deine Liebe, Herr. Du hast ihn gerufen zu stehen als einer in deinem Reich, Herr. Ein Sohn, Herr. Ein mächtiger Sohn deiner Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt durch dein Blut ihn gereinigt hast, Herr. Also durch dein Blut ihn gerade jetzt neu gemacht hast, Herr. Danke, Herr, für das wunderbare, kostbare Werk, Herr. Herr des Heiligen Geistes, der Erneuerung, der Waschung, der Wiedergeburt, Herr. Herr, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für diese kostbare Tochter, Herr. Herr, danke, dass sie in dir angekommen ist, Herr, in dir angenommen ist, Herr. Oh, danke, dass sie nichts mehr tun muss, Herr, sondern dass sie sich fallen lassen kann, Herr, in deine Liebe, Herr. Dass sie sich fallen lassen kann in deine Gewissheit, Herr. Deine Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, Herr, und nichts und niemand. Bringt sie mir raus aus diesem Stand, Herr, aus dem Stand der Tochter Gottes. In Jesu Namen. Oh, ich danke dir, Vater, ich danke dir, Herr, für die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Oh, ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir für die Kraft des Blutes Jesu Christi, Herr. Ich danke dir, Herr, dass die Kraft durchdringt, Herr. Scheide Seele und Geist, Herr. Mark und Bein. Die Gesinnungen und Gedanken des Herzens, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du sein Leiter bist, sein Führer bist von heute an, dass du ihn leitest und führst. Welche Gedanken von dir sind und welche nicht von dir sind, Herr. Danke, Herr, dass keine Gedanken mehr Raum haben außer deinen Gedanken, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir stehen in seiner Gegenwart. Seine Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Und hinter denen, die jetzt nach vorne gekommen sind und für sich beten haben lassen, stehen ganz liebe Freunde von mir jetzt, die bereit sind, euch einfach auch noch weiter persönlich zu dienen, euch noch weiter für euch zu beten, euch was Kleines zu schenken. Deswegen einfach. Hier ist der Tom für dich, genau, hinter dir ist der Roland für dich. Lasst einfach euch noch persönlich dienen, lasst euch einfach noch weiter für euch beten. Der Dieter ist für dich da, hier ist die Erika hinter dir. Halleluja. Halleluja. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach mit ihnen noch kurz werden, damit der Gottesdienst weitergeht. Ihr kommt dann gleich wieder rein. aber einfach kurz in den Gebetsraum rübergehen und dort einfach noch zusammen beten. Okay? Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Halleluja. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Und jetzt dürft ihr eure Plätze einnehmen. Während du zum Platz gehst, sag einfach zu irgendjemandem: Herzlich willkommen zu Hause. Amen. Herzlich willkommen zu Hause. Halleluja. Halleluja. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit bist du zu Hause. Auch hier über Livestream. Herzlich willkommen zu Hause in seiner Gegenwart. Halleluja. Halleluja. Und wir sind begeistert, dass heute Morgen wir ein starkes Wort hören werden, ein mächtiges Wort, und zwar von meiner wunderbaren Frau und Co-Pastorin hier bei Glory Life, von Irina. Halleluja. Lassen wir sie mal herzlich willkommen sein in unserer Mitte. Halleluja. Geben wir einen kräftigen Applaus. Lass uns das Wort Gottes hören. Seid dabei, auch über Livestream. Hör genau zu, was sie uns zu sagen hat heute Morgen. Halleluja, was für eine mächtige Zeit wir schon erlebt haben. Halleluja. Oh, ist das nicht wunderbar? Liebst du deinen Gott, der uns so beschenkt mit seinem Geist? Er möchte, dass seine Braut wirklich herrlich ist, aufgebaut und gefüllt mit dem Heiligen Geist. Es gibt keine Alternative. Das ist mir die letzten Wochen auch immer klarer geworden. Also es ist eigentlich klar, aber dass wir jeden Tag diese Füllung brauchen. Wir brauchen jeden Tag diese Füllung vom Heiligen Geist. Wir sind natürlich vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich denke mal, die meisten, wer Jesus angenommen hat, der ist mit dem Heiligen Geist befüllt, erfüllt und befüllt auch, genau. Und gleichzeitig brauchen wir diese tägliche Füllung, wo wir von ihm trinken, von ihm nehmen. Wo wir einfach morgen, weißt du, kannst dich morgens einfach hinstellen und sagen: Herr, füll mich für diesen Tag. Herr, füll mich für diesen Tag, füll mich aus. Ich will nicht in eigener Kraft irgendwie gehen, in menschlicher Kraft, in menschlichen Ideen, in menschlichen Schritten, menschlichen Lösungen, sondern ich gefüllt vom Heiligen Geist mit deinen Lösungen, in deinen Schritten, voll gefüllt. Weißt du, seine Braut, Jesus möchte eine Braut, er freut sich auf eine Braut, ja, die voll gefüllt ist mit seinem Geist. Nicht nur so ein bisschen, sondern voll gefüllt. Sag mal, voll gefüllt. Voll gefüllt. Weißt du, wir haben so ein starkes Leben bekommen. Wir sind neue Schöpfung geworden. Wir sind nicht mehr die Alten. Und es ist so wichtig zu wissen, wenn du Jesus angenommen hast, dann ist dein Leben nicht nur ein bisschen besser. Okay, die Sünden wurden dir vergeben, aber irgendwie ist doch alles noch irgendwie beim Alten geblieben. Nein! Nein, es ist alles neu geworden. Halleluja. 2. Korinther 5. Huhu. Es ist alles neu. Siehe, alles ist neu geworden. Und alles heißt, unser wahrer Mensch, der du wirklich bist, die du wirklich bist, ist komplett neu, seitdem du Jesus angenommen hast. Und jetzt wird noch die Seele erneuert. Der Körper wird noch erneuert, wird immer fitter, stärker, gesünder. Aber wichtig ist, du bist neu. Und wir sind eine neue Spezies, ein neues Wesen und erfüllt mit dem Heiligen Geist und gefüllt mit der Auferstehungskraft des Höchsten. Und es ist nicht nur an Pfingsten, Halleluja, bist du froh, sondern auch vor Weihnachten, gefüllt mit dem Heiligen Geist und mit seiner Kraft. Das heißt in Römer 8,11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Körper lebendig machen. Lebendig, lebendig. Er macht deinen Körper lebendig. Er macht alles lebendig. Weißt du, lebendig. Wir dienen keinem toten Gott, sondern einem lebendigen Gott. Oder welchem Gott dienst du? Welchen Gott hast du in dir leben? Ich bin so froh, ein lebender Gott. Marion auch, juhu. Und sie hat schon ein paar Jahre hinter sich. Halleluja. Und noch einige vor sich. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja, so wird unser Leben ein Leben wie Jesus. Wer möchte wie Jesus leben in dieser Welt? Halleluja. Weißt du, jeden Tag und immer mehr. Aber das geht nur, wenn wir gefüllt sind, wenn wir diese Füllung, und weißt du, diese Füllung, auch wenn wir zusammenkommen, die ist so gewaltig. Weißt du, es gibt Füllungen zu Hause und die sind stark und die sind wichtig jeden Tag. Und da gibt es diese Corporate Fillings, diese Füllung, wenn wir als Leib zusammenkommen und die so wichtig sind und die dich auferbauen, wo du merkst, boah, Sachen fallen ab, Sachen gehen weg von dir. Halleluja. Dein wahres Ich wird wieder freigelegt. Hast du das auch schon mal gemerkt? Diese Sachen fallen ab und plötzlich merkst du, boah, ja, wieder Freiheit, wieder Luft zum Atmen. Oh, Luft zum Atmen. Freiheit. Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Oh, ich bin so froh. Weißt du, bist du froh, dass Freiheit ist? Freiheit, wo der Geist des Herrn ist. Keine Ketten, die dich einengen. Keine Ängste, die dich quälen. Sondern Freiheit. Halleluja, Freiheit. Du bist bestimmt in der Freiheit. Nicht des Fleisches, aber des Geistes zu leben. In ihm und aus ihm heraus. Halleluja. Weißt du, wir machen den Unterschied. Wir machen den Unterschied hier in dieser Welt. Du machst den Unterschied. Sag mal zu deinem Nachbarn, du machst den Unterschied. Du machst den Unterschied. Wir sind das Licht und das Salz. Oh, wir sind Licht und auch Salz. Und unsere Rede, sagt Paulus, eure Rede sei alle Zeit mit Salz gefüllt. Mit Salz, nicht belanglose Worte den ganzen Tag, sondern mit Salz. Lasst uns trauen, Salz zu sein, was wir eigentlich sind. Unser wahres Ich ist Salz. Das heißt, wir sind das Salz in der Suppe dieser Welt. Ohne uns. Du bist das Salz in der Suppe. Sehr gut. Ohne uns ist alles fad, ist alles grau. Ohne den Heiligen Geist ist alles fad und grau. Absolut und tot. Aber durch den Heiligen Geist, der uns lebendig macht, sind wir lebendig. Und wo wir hinkommen, machen wir alles lebendig. Halleluja, da bleibt kein Tod, keine Krankheit, keine Motzstimmung, negatives Reden die ganze Zeit am Arbeitsplatz, der über den Chef wird hergezogen, über die anderen Arbeitskollegen wird hergezogen. Da können wir nicht unseren Mund halten, oder? So, da müssen wir sagen, Halleluja, ich bringe hier wirklich den Geist Gottes rein. Also wenn du an so einem Arbeitsplatz bist, wo das oft so ist, nimm die Kraft des Heiligen Geistes, lass dich füllen vom Heiligen Geist und sag, und ich werde heute den Unterschied machen. Ich mache heute den Unterschied. Halleluja. Oh, Halleluja. Und es dreht sich um und es tut deinem Chef gut und es tut deinen Arbeitskollegen gut. Halleluja. Du machst den Unterschied. Wir sind hier. Weißt du, mir ist so klar geworden, weißt du, wir haben ein Leben. Wir haben ein Leben. Eins. Das, weißt du, so viele warten, dass das Leben irgendwann losgeht. Also wenn ich davon noch frei bin und wenn das noch ist und wenn ich einen Mann habe oder ein Kind oder was weiß ich, ein Erbe, dann geht es so richtig los für mich. Lüge! Es ist losgegangen an dem Tag, als du Jesus aufgenommen hast. Da ist das neue Leben losgegangen. Wir müssen nicht mehr warten auf irgendwas. Du musst nicht mehr warten, sondern es ist alles da. Gott hat dir alles gegeben. Gott hat uns alles gegeben. Alles ist euer, sagt Paulus. Nicht mehr warten auf den, also wenn ein, wie gesagt, grünes Männchen vor meiner Haustür auftaucht und sagt, geh nach Timbuktu, dann werde ich das tun und dann komme ich endlich in meine Berufung. Da hat schon jemand mal ein grünes Männchen gesehen. Nein. Nein, jetzt geht es los. Weißt du, wir leben jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Wir haben das Leben. Wir haben den, der das Leben ist. Wo wir hinkommen, verbreiten wir Leben. Nicht Tod. Nicht Frust. Nicht das Wiederholen der Nachrichten im Fernsehen. Weißt du, das machen die Leute sowieso, das sehen sie sowieso. Müssen wir nicht nochmal 500 Mal besprechen. Wir sprechen rein, natürlich. Wir haben Autorität bekommen. Aber wir sind gefüllt und geführt vom Heiligen Geist. Und so kommen immer mehr gute Sachen aus uns hervor. Gute Worte. Worte, die die Veränderung bringen, die Leben bringen. Halleluja, dafür sind wir hier. Mit diesem ein Leben. Weißt du, es kommt nicht darauf an, dass du jedes Land der Welt bereist hast, dass du jede Kreuzfahrt mitgemacht hast oder was auch immer. Das kommt darauf an, dass du gelebt hast und dass du dieses Leben, das Jesus dir gegeben hat, verbreitet hast, wo auch immer es ist. Ob du immer in Filterstadt bleibst dein ganzes Leben, ob du in 150 Länder reist, aber egal wo du bist, das Leben kommt aus uns hervor. Und es ist Auferstehungsleben. Wir haben Auferstehungsleben bekommen. Halleluja. Ein Auferstehungsleben, das stark ist. Ein starkes Leben. Weil wir haben einen starken Gott. Wir dienen einem starken Gott. Unser Gott kommt stark wieder. Er wurde gekreuzigt in Schwachheit. Aber er kommt in Power wieder. Er kommt in Power wieder. Als der Herr der Herren, der Herr dieses ganzen Universums. Dein Herr ist nicht schwach. Dein Herr ist nicht schwach, zweifle nicht. Dein Herr ist stark. Egal, was dich getroffen hat. Aber er ist stark. Er ist stärker. Wir haben es vorhin im Lobpreis auch gesungen. Größer. Er ist größer als alles, was dich getroffen hat. Als größer. Größer als jeder Sturm. Er ist größer. Er ist größer. Und er ist Liebe. Er ist die Liebe deines Lebens. Und er gibt uns den Sieg. Das heißt in 1. Korinther 15, 57. Dank aber sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat dich bestimmt, Sieger zu sein in jeder Situation. Immer Sieger zu sein. Geht das? Ich möchte ein kräftiges Ja hören. Oder Amen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen. Er hat den. Warum können wir in jeder Situation siegen? Weil er den Sieg errungen hat. Er hat den Sieg errungen und wir können und sollen auf diesem Sieg feststehen. Egal, wie es vielleicht in deiner Ehe gerade aussieht, wie es in deiner Familie vielleicht gerade aussieht, wie es in deinem Körper vielleicht aussieht, wie es in deinem Arbeitsplatz aussieht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg kommt, indem wir danken. Juhu! Schon bevor es da ist. Schon bevor es sichtbar ist. Alles andere wäre kein Glaube. Aber wenn du anfängst zu danken, bevor das Sichtbare ist, im Sichtbaren ist, dann bekommt Gott Arbeit. Vorher hat er gar keine Arbeit. Vorher versuchen wir noch, diese Dinge zu machen und mit unserem Hirn auszuloten, wie wir es machen können. Aber in dem Moment, wo wir sagen, danke Herr, du hast es schon gemacht. Danke Jesus. Halleluja. Mein Nachbar wird sich noch völlig umdrehen. Manche nicken verständnisvoll. Weißt du, egal was. Aber da gibt es einen weltüberwindenden Glauben, den Gott in uns hineingelegt hat, in diese neue Schöpfung. Und den gilt es zu leben. Und dann leben wir wirklich das Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Halleluja. Das heißt in 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind Könige und wir sind Priester. Du weißt, du bist nicht irgendjemand. Ja, es macht uns auch nicht gleichzeitig stolz, natürlich. Aber wir sind Könige und Priester in dieser Welt und wir machen den Unterschied. Und wo wir hinkommen, wird alles anders. Wenn der Herr noch nicht da ist, kommt da der Herr rein. Erwarte das, du bist nicht nur eine kleine Funzel und ein kleines Lichtlein, sondern du bist das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid, zu seinen 12 Leuten, ihr seid das Licht der Welt. Und die hatten noch nicht mal den Heiligen Geist. Wie viel mehr wir, die gefüllt sind und sich jeden Tag neu füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Wir sind Licht. Licht in der Dunkelheit. Du bist Licht in der Dunkelheit. Das muss rein. Das muss rein in dich. Sag's mal zu deinem Nachbarn. Du bist Licht in der Dunkelheit. Licht in der Dunkelheit. Halleluja. Auch mitten im Sturm, auch wenn sich vielleicht ein Sturm gegen dich erhoben hat, auf irgendeine Weise, bist du mittendrin das Licht. Bist du mittendrin das Salz. Bist du mittendrin der, der sich fest auf das Wort Gottes stellt. Halleluja, es gibt keine Alternative dazu, dass wir uns auf seine Verheißung, auf sein Wort stellen. Und zwar mit allem, was in uns ist. Weißt du, auf Jesus schauen heißt auch, uns auf erstes Wort, dass wir auf sein Wort schauen und dass wir nichts anderes dulden in unserem Leben, als dass sein Wort, seine Verheißung in unserem Leben zustande kommen. Halleluja. Und ich glaube, er möchte uns heute Morgen so eine Entschiedenheit geben. Oh, weißt du, wie Abraham sie hatte. Abraham. Wir sind alle Kinder Abrahams, im Geist jedenfalls. Manche vielleicht auch im Fleisch, aber die meisten im Geist. Und da heißt es von ihm in Römer 4,18, er ist unser Glaubensvater, ja. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Hattest du schon einmal eine Situation in deinem Leben, wo es schien, als ob es hoffnungslos ist? Aber es heißt, es schien nur so. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Abraham zweifelte nicht. Durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes. Er zweifelte nicht am Wort Gottes. Er sagte nicht, sollte Gott gesagt haben, weißt du, diese Schlange? Schlange im Garten Eden, da kam schon die Schlange. Sollte Gott es gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, er will mich wirklich heilen? Ist es auch für mich? Ist es noch nicht nur für andere? Sollte Gott gesagt haben, ich komme aus diesem Minus im Konto wieder raus? Sollte Gott gesagt haben, mit meiner Ehe wird es wieder gut und er stellt wieder alles her? Amen! Amen! Amen! Wir zweifeln nicht durch Unglauben. Wir haben keinen Geist des Unglaubens, sondern einen Geist des Glaubens haben wir empfangen. Und wir werden gestärkt im Glauben, daran festzuhalten, wenn es vielleicht hoffnungslos scheint, indem wir Gott die Ehre geben. Was indem wir Gott die Ehre geben? Hör nicht auf, Gott die Ehre zu geben. Hör nicht auf, Gott die Ehre zu geben. Sondern es wird dich stärken. Du preist den Herrn. Halleluja. Ich habe die beste Ehe in der Welt, egal wie es bei dir vielleicht gerade aussieht. Halleluja. Meine Kinder kommen alle ins Reich Gottes und ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Halleluja. Ich werde stark offenbar. Ich sehne mich so nach einer tieferen Begegnung mit Jesus. Amen. Ja, ich gebe dir die Ehre für tiefere Begegnung mit dir. Ich gebe dir die Ehre dafür, von dieser Lieblingssünde oder ja, blöden Gewohnheit frei zu werden. Ich bleib nicht einfach in Lähmung, sondern ich glaube dir. Ich glaube dir für Sachen. Ich glaube dir und ich gebe dir jetzt schon die Ehre, bevor ich es sehe. Das ist der Clou. Das ist der Clou. Weißt du, das andere können alle auch in der Welt. Aber wir sind voll mit Gott. Und wir können ihm schon vorher danken. Danke, dass diese Attacken in der letzten Zeit, die vielleicht auf dich gekommen sind, dass sie jetzt gestoppt sind. Halleluja, sag mal Stopp. Danke, dass ich keinen Unfall jemals haben werde. Solche Sachen müssen wir aussprechen. Danke, dass ich eines Tages vor meinem Herrn stehen werde und er wird sagen, gut gemacht. Treuer Knecht, treuer Magd also, oder treuer Sohn. Und es, weißt du, das können wir auch im Glauben schon nehmen, Halleluja. Wir können uns das alles im Glauben schon nehmen. Nicht sagen, oh Hilfe, Herr, oh, wenn ich eines Tages vor ihm stehe, oh, heulen und Zähne knirschen, was ich alles verpasst habe. Wie wäre es, wenn du es im Glauben nimmst? Das ist wirklich spontan Inspiration. Und sagst, ja, ich glaube dir, ich werde meinen Lauf gut vollenden. Ich habe gut angefangen und ich werde ihn noch besser vollenden. Ha! Danke, Herr! Puh, Gnade! Halleluja! Und ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was der Feind in meinem Leben oder meiner Familie veranstaltet. Das heißt in Jakobus 4,7. Naht euch zu Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir haben einen Feind. Wir machen ihn nicht groß. Wir reden nicht 3 Stunden über ihn. Aber es ist ein realer Feind. Und dem gilt es zu widerstehen, wenn du dieses Leben im Heiligen Geist in Fülle und Überfluss leben möchtest. Es heißt, naht euch zu Gott, widersteht aber dem Feind. Und was passiert? Der bleibt noch die nächsten 3 Jahre. Nein, der flieht. Der flieht, aber wir müssen ihm widerstehen. Und nicht sagen, oh, hoffentlich wird es besser im neuen Jahr. Jetzt kommt ja bald das neue Jahr. Und ich hoffe schon, dass da dann wirklich alles besser wird. Weil es ist ja ein neues Jahr. Weißt du, du kannst heute schon anfangen und sagen, ja, heute ist mein neues Jahr. Und heute wird alles besser, weil ich lasse mir nicht mehr alles gefallen, was der Feind so macht. Und wo er Beziehungen spalten möchte und wo er Streit bringen möchte und wo er Uneinheit bringen möchte. Ich sage nein. Nicht bei mir, nicht in meinem Bereich, wo ich gesetzt bin. Auch ihr Männer, Halleluja. Ihr Männer, ihr seid Priester. Ihr seid Hauspriester. Ihr seid Hauspriester. Halleluja. Eure Worte haben Macht und Autorität. Und Gott möchte auch wirklich, dass die Männer ihre Autorität in ihrem Haus stark wahrnehmen. Halleluja. So ist das Gesetz. Das ist die Ordnung. Das ist die Ordnung Gottes. Und Halleluja. Es wird immer mehr sichtbar, wenn, weißt du, die Welt, die, da kannst du es nicht ablesen, ja? Da ist es oft andersrum. Aber bei uns, was nicht heißt natürlich, dass der Mann herrscht und seine Frau unterjocht und so weiter, das natürlich nicht. Aber in göttlicher Autorität zu regieren in seinem Haus und sagen, hier Ordnung. Und natürlich regieren die Frauen mit, ne? Klar, wir sind auch Söhne. Logisch, aber ihr Männer nehmt eure Autorität wahr, die ihr von Gott bekommen habt. Halleluja, Amen, Amen. Amen. Es macht stark. Deiner Frau geht's super. Deinen Kindern geht's besser. Also, oder super, ja, auch. Ich sag nicht, natürlich haben wir alle, aber die Frau hat natürlich auch Selbstverantwortung, absolut, wenn sie von neuem geboren ist, kann nicht alles der Mann erledigen. Nein. Aber diese göttliche Autorität in der Familie, Gott möchte das wiederherstellen und stärken und starke Männer haben und starke Männer hervorbringen. Halleluja. Tobi. Wuhu! Und ihr anderen alle auch. Können wir jeden Einzelnen beklatschen. Halleluja, er macht uns stark und wir geben Gott die Ehre für alles, was er tun wird und für alles, was er verheißen hat. Weißt du, forsche im Wort. Wenn du, egal in welcher Situation du dich befindest, es gibt eine Stelle im Wort. Es gibt eine Stelle im Wort. Und dann nimm diese Stelle und stell dich drauf. Und sag, das ist das Wort für mich. Halleluja. Mir kommt gerade dies, meine Nachkommen werden mächtig sein im Land. Meine Nachkommen werden mächtig sein, dann spricht es aus über deinen Kindern. Meine Nachkommen werden mächtig sein im Land. Oh, Halleluja. Ich sage, das hat Auswirkungen, der unsichtbare Wert. Vielleicht siehst du es nicht heute schon. Und das ist so wichtig, das ist auch der Clou, dass wenn du einmal sprichst, das nicht unbedingt völlig gewandelt ist schon, sondern wir bleiben dran. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern die glauben zur Gewinnung des Lebens. Das heißt, wir bleiben dran, auch wenn es nicht gleich sichtbar ist. Du bleibst dran. Durch Jesus, durch deine Striemen bin ich geheilt. Ich bin schon geheilt. Er hat es schon gemacht. Ich weiche nicht davon. Ich erlaube keinem Zweifel, in mir zu landen. Oder wenn er schon gelandet ist, kicke ich ihn echt raus. Und ich bleibe darauf stehen, bis ich es sehe, Gott kann nicht lügen. Im 4. Mose, ich glaube 23, 19, heißt es, der Herr ist gut und er kann nicht lügen. Sein Wort kann nicht lügen. Und er sucht ein Volk, das sein Wort ernst nimmt. Weil wenn wir sein Wort ernst nehmen, dann nehmen wir ihn ernst. Er ist nicht zu trennen von seinem Wort. Er ist nicht zu trennen. Er ist nicht zu trennen. Halleluja, er ist so gut. Und er liebt uns. Er liebt uns. Halleluja. Und er ist da für uns. Ich liebe diese Geschichte von der blutflüssigen Frau. Kennt ihr die Geschichte von der blutflüssigen Frau? Die hätte 1000 Zweifel haben können. Ja, sie hatte Blutfluss und es war unter den Juden einfach ein No-Go, da noch irgendwie rauszugehen, weil sie war völlig unrein. Wer sie berührt hat, der war unrein, musste sich erst komplizierten Waschungen unterziehen. Also sie durfte nicht unter das Volk, geschweige denn in irgendeine Menschenmenge reingehen. Aber sie hatte von Jesus gehört. Und all der Zweifel oder auch Verzweiflung sind gewichen, als sie gehört hat, was Jesus alles macht. Und dann hat sie sich gesagt, egal was, und wenn sie mich steinigen, egal, aber ich werde mich durch diese Menge hindurch quetschen und ich werde den Saum seines Gewandes anrühren und ich werde geheilt. Und sie hat keinem Zweifel erlaubt, dagegen zu gehen, sondern sie hat es genauso gemacht. Das ist so powerful. Das ist eine Heldin. Das ist eine Heldin. Weißt du, diesen Geist liebt Gott. Wo du sagst, egal was, und wenn es mich alles kostet, und wenn es mich sogar mein Leben kostet, und alle mich für dumm verkaufen, und alle denken, ich spinne. Steinigung gibt es ja jetzt hier nicht mehr. Halleluja, danke Jesus, auf jeden Fall schon mal gut. Aber egal was, ja. Was sich für dich vielleicht ähnlich anfühlt, ist es mir ganz egal. Ist mir ganz egal, was es kostet, damit dieses Land die Wende sieht und unser Kontinent. Aber ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Und ich zweifle nicht. Weißt du, er sucht auch da, auch was unser Land angeht. Er sucht Leute, die nicht zweifeln. Die nicht auf Sichtbare schauen und sagen, wie soll das denn gehen? Wie sollen wir denn jetzt noch eine Wende haben in unserem Land und Kontinent? Aber er sucht, seine Augen durchstreifen die Erde, um die zu suchen, die ihm glauben. Die ihm glauben. Die sagen, Herr, sollte dir irgendetwas unmöglich sein. Von Ägypten heißt es, an einem Tag kommt es zurück zum Herrn. Steht leider nicht von Deutschland drin in der Bibel. Gab es irgendwie noch nicht so damals. Genau. Aber nimm das. Dieses Land kehrt um zum Herrn. Schweiz kehrt um zum Herrn. Österreich kehrt um zum Herrn. Frankreich! Kehrt um zum Herrn, egal wie es aussieht. Aber weißt du, wir haben diesen Glauben in uns, der das Sichtbare überwinden kann und das sehen kann, was Gott eigentlich geplant hat. Das gilt für dein Leben und es gilt für dein Land und für alles. Wir müssen nur unsere Augen erheben und sagen, Herr, ich will sehen, wie du siehst. Was siehst du, Herr? Und ich sage, ich sehe gerade ein großes Weizenfeld, das reif ist zur Ernte. Das ist schon richtig gelb und wird noch weiß. Ich sehe es gerade gelb. Halleluja, sieh dieses Erntefeld. Wir heben, Valeria hat das Lied geschrieben, wir heben unsere Augen auf und sehen. Halleluja, die Felder sind weiß zur Ernte. Wir heben unsere Augen auf und sehen. Erweckung ist da. Erweckung ist da. Erweckung ist da. Erweckung ist da. Es ist schon da. Sie ist schon da. Weißt du, wenn er hier eine Truppe findet, die darin eins ist. Und natürlich noch an anderen Orten. Dann kann es passieren. Und dann wird es passieren. Das heißt, im Alten Testament heißt es, ich suchte einen Mann, der im Riss steht. Jetzt sind wir viele, die im Riss stehen. Und dieses Land wird nicht mehr das Gleiche sein. Und Europa wird nicht mehr das Gleiche sein. Es wird nicht untergehen. Es wird nicht untergehen wie die Titanic. Weil wir preisen unseren Herrn. Wir preisen unseren Herrn. Weißt du, solange eine Truppe da ist, die am Herrn glaubt und ihn preist und lobt und rühmt für seine wunderbaren Taten, kann das Schiff nicht untergehen. Solange du drauf bist, kann es nicht untergehen. Ich frage mich, ob die Titanic hätte untergehen können, wenn der Herr Glaubende gefunden hätte. Ich glaube eigentlich nicht. Irgendwie hätte er eine Lösung geschenkt, oder? Wäre eigentlich logisch. Also wenn du drauf gewesen wärst, dann hätte Gott einen Hubschrauber oder keine Ahnung, 20 Hubschrauber geholt oder was auch immer. Glauben wir Gott für das scheinbar Unmögliche, was er macht. Und Halleluja, weißt du, ich liebe Petrus. Liebst du Petrus? Petrus hat auch alles auf eine Karte gesetzt. Sie waren im Boot auf dem See Genezareth und die Wellen schlugen hoch. Und sie hatten furchtbare Angst, dass sie alle umkommen. Und plötzlich sehen sie, wie Jesus auf dem Wasser daherkommt. Und er sagt, Hilfe, ein Geist! Und dann hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und Jesus sagt, Herr, so mutig, oder? So mutig. Wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Und was sagt Jesus? Komm! Komm, steig aus dem Boot aus und stell dich auf die Wellen und komm zu mir und lauf zu mir. Hammer, oder? Und Petrus läuft. Und Petrus läuft auf dem Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Meter er lief, aber er lief auf jeden Fall. Bis er auf die Wellen schaute. Und auf den Wind und seine Augen wegnahm von Jesus. Plötzlich hat er runtergeguckt. Das geht doch gar nicht. Ein Mensch kann nicht auf dem Wasser laufen. Und auch nicht auf Wellen. Und es ist auch noch nachts und es ist dunkel. Und er beginnt zu sinken. Und Jesus zieht ihn hoch. Aber was mir so aufgefallen ist, als ich die Geschichte wieder neu jetzt gelesen habe, Jesus hätte doch sagen können, also Petrus, das war super. Du bist als einziger von den 12, du bist ausgestiegen. Also eigentlich hätte man doch ein kleines Lob erwartet, oder? Also immerhin, also Petrus, das war gewaltig. Hätte man eigentlich doch denken können. Aber ich sage dir, unser Herr hat kein Verständnis für Zweifel. Und es ist wichtig, dass wir unseren Herrn so sehen, wie er ist. Unser Gott mag keinen Zweifel und keinen Unglauben. Was sagt er? Kleingläubiger, you of little faith, warum hast du gezweifelt? Oh, denkst du, der arme Petrus, jetzt hat er es mal gewagt. Es war doch richtig mutig gewesen. Naja, am Ende hat er irgendwie ein bisschen versagt. Aber Jesus sagt, warum hast du gezweifelt? Und mir, ich sage dir, mir hilft es total. Es hilft, zu wissen, mein Herr mag Zweifel nicht. Er mag es nicht, wenn ich ungläubig bin. Er mag es nicht, wenn ich an seinem Wort zweifle. Er sagt, naja, so ein bisschen Zweifel macht ja nicht so viel. Nein, unser Herr mag es nicht. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Weil er ist absolut vertrauenswürdig. Er ist absolut vertrauenswürdig. Und er lässt da nicht fünfe gerade sein, sondern er möchte, dass wir ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und wir können das als Neuschöpfung. Sonst hätte er es nicht gesagt. Er hat sogar zu Petrus gesagt, der noch nicht den Heiligen Geist hatte. Warum hast du gezweifelt? Kennst du mich nicht? Weißt du nicht, wer ich bin? Und das sagt er heute Morgen. Warum zweifelst du noch? Kennst du mich nicht? Weißt du nicht, wer ich bin? Dass ich dich liebe? Dass ich ans Kreuz gegangen bin? Dann werde ich doch wohl diese Sache, die in deinem Leben noch nicht gut ist, schaffen, oder? Dann schaffe ich das doch. Das heißt, in Hebräer 11, 6 heißt es, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Also ohne dieses Vertrauen. Herr, ich vertraue dir, auch wenn die Seele schreit. Herr, wie soll ich jetzt noch vertrauen? Aber in deinem Innern vertraust du. In deinem Herzen, es kommt auf den Herzensglauben an. Also in Markus 11, 23 heißt es, wer mit seinem Herzen nicht zweifelt. Weißt du, dass Zweifel in deinen Kopf kommen, ist klar. Logisch. Aber wir lassen die Zweifel nicht in unser Herz sinken. Wir sagen, nein, Herr. Auch wenn ich beschossen werde, auch wenn ich beballert werde mit Zweifeln von rechts, von links, von hinten. Ich stehe fest. Ich stehe fest. Mein Herz steht fest. Mein Herz glaubt dem Herrn. Mehr als dem Sichtbaren. Mehr als dem Sichtbaren. Wenn alles wie tot aussieht, wenn alles verloren aussieht. Ich glaube dem Herrn. Ich glaube dem Herrn. Ich glaube dem Herrn. Und es wird sich drehen. Und es wird sich drehen. Weißt du, das ist die Braut, die er zurüstet und die er, ja, vor seinem Kommen zubereitet. Eine Braut, die ihm glaubt. Wir sind die Braut, die ihrem Gott vertraut. Auch wenn alles anders ausschaut. Wir sind die Braut, die ihrem Gott vertraut. Die ihr Haus auf ihm baut, auch wenn alles anders ausschaut. Wir brauchen unbedingt einen Rap. Also. Wer weiß. Genau das sind wir. Halleluja. Und was mich dann noch total geflasht hat, ist diese Gnade vom Herrn. Weißt du, er mag keinen Kleinglauben und er mag keinen Unglauben. Aber es heißt, als Petrus zu sinken begann, es heißt, sofort war Jesus da. Sofort. Er war ja noch Meter weg. Das ist auch übernatürlich. Hast du schon mal überlegt? Der war ja noch Meter weg. Und Petrus, das geht ja nicht in Zeitlupe. Man denkt immer, Petrus wäre in Zeitlupe irgendwie da runtergesackt. So. Aber normalerweise, wenn du im Wasser bist, hast du schon mal gemerkt, es geht relativ schnell. Und das ist doch so powerful. Das heißt, sofort war Jesus da. Und er streckte seine Hand aus. Und er zog ihn hoch. Und dann gingen die beiden wieder ins Boot. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe zum Herrn. Weißt du, wenn wir mal zweifeln und wenn wir sagen, Hilfe, Hilfe, rette mich. Er hat es ja geschrien. Dann ist er sofort da. Dann ist sein Arm da. Dann ist seine Hand da, um dich zu retten. Halleluja, das ist unser Herr. Er ist der absolute Glaubensgott und er will glauben. Und gleichzeitig ist er voller Erbarmen und voller Liebe. Aber wir müssen zu ihm schreien auch. Sei nicht zu stolz zu schreien. Weißt du, manche gehen unter, anstatt zum Herrn zu rufen. Und manchmal sind wir mit Situationen konfrontiert, wo wir nur Hilfe, Herr, sagen können. Rette mich! Hat das schon mal jemand geschrien? Rette mich, und es ist keine Schande. Und auch wenn du 30 Jahre Christ bist, dann ist es keine Schande. Eine Schande ist es, wenn du nicht rufst. Wenn du merkst, du singst, kannst den Glauben irgendwie gerade nicht halten. Dann nicht zu rufen. Weil er hört dich, hört uns. Und seine Hand ist sofort da, um uns hochzuziehen. Sofort, um uns wieder auf den Felsen zu stellen, der er ist. Oh, das ist so seine Liebe. Spürst du seine Liebe? Er ist da, weil es ist so, ist unser Herr. Oh, ich will wissen, wie mein Herr ist. Und ich finde es beides so powerful. Er ist dieser Glaubensgott. Und er ist gleichzeitig der Retter, der uns so hält, wenn wir mal runtersinken. Halleluja. Oh, er liebt uns so. Oh, lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Oh, streck dich aus zum Herrn. Herr, wir danken dir so sehr, dass du der liebende Gott bist. Dass wenn wir mal den Glauben nicht so haben und am Sinken sind, dass du deine Hand ausstreckst. Sofort, sofort, wenn wir rufen. Sofort, du lässt uns nicht an den Meeresgrund runter. Halleluja, danke für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Und ich danke dir auch, dass du der Glaubensgott bist. Und dass du in uns einen Geist gelegt hast, in unser Herz, in unser wahres Sein, der nicht zweifelt. Der nicht zweifelt, der sich fest aufs Wort stellt. Und er sagt, so ist es. Und ich glaube meinem Gott gegen alles Sichtbare. Und ich spreche auch zum Sturm. Weißt du, lass uns gerade zum Sturm sprechen. Wenn sich ein Sturm gegen dich erhoben hat, irgendeiner Weise, dann sagen wir jetzt, Sturm, schweig und verstumme. Schluss jetzt. Stille jetzt. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass jeder Sturm gestillt ist. Halleluja. Wir fest auf deinem Wort stehen und dass dein Wort ins Sichtbare kommt. Herr, wir danken dir, Jesus. Wir sind nicht mehr die, die wie Thomas nur das Sichtbare sehen, sondern wir sehen den Unsichtbaren. Und wir bleiben auf deinem Wort stehen. Wir bleiben in dir und wir bleiben in deinem Wort und wir meditieren über dein Wort. Und unsere Natur ist Glaube. Halleluja, ich danke dir so sehr. Danke, Herr, dass du der Gott des Glaubens bist und der Gott der Gnade. Weißt du, er ist beides. Er ist der Gott des Glaubens und ist der Gott der vollen Gnade. Oh, liebst du ihn? Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Gott des Glaubens und Gott der Gnade, der uns so sehr liebt, der uns nicht runtergehen lässt, der uns nicht sinken lässt, sondern der uns noch stärker macht, noch stärker, noch klarer. In Jesu Namen. Amen und Amen. Danke, Herr. Halleluja, ist es nicht gewaltig, Amen? Unser Gott ist ein Glaubensgott, Halleluja. Ja, das ist wirklich, wie Irina gesagt hat, mir hilft es auch zu wissen, weißt du, das ist eine ganz klare Linie. Also viele Christen machen da Kompromisse. Ich weiß noch, vor Jahren habe ich einen Gottesdienst gesehen, der angekündigt wurde, irgendwo in irgendeiner Kirche, egal wo, wurde der angekündigt und da stand drauf, herzliche Einladung, dieser Gottesdienst ist für Zweifler und andere gute Christen. Da dachte ich damals, oh, wie kann man? Verstehst du? Ich meine, wie Irina gesagt hat, dass Zweifel in unseren Kopf kommen, ist normal. Amen. Aber Gott hasst Zweifel. Ich gehe mal sogar so weit zu sagen, Gott hasst Unglauben. Warum hasst Gott Unglauben? Weil Unglauben immer eine mangelnde Verbindung zu ihm ist. Du kannst nicht sagen, ich bin ein guter Christ und ich zweifle die ganze Zeit. Verstehst du? Und das Geniale ist auf der anderen Seite, Gott ist gnädig. Das ist das Geniale. Er streckt die Hand aus, verstehst du? Die Zweifler haben einen gnädigen Gott, aber Gott hasst Zweifel. Amen. Weißt du, und wenn du diese klare Linie mal in deinem Kopf hast, es gibt nie einen Grund in deinem Leben, der Gott dazu bringen könnte, Zweifel zu akzeptieren. In deinem Herzen. Es gibt keinen Grund. Nichts. Verstehst du? Du kannst niemals sagen, ich zweifle und ich bin ein guter Christ. Das kannst du niemals sagen. Verstehst du? Zu sagen, für Zweifel und andere gute Christen ist die Verkehrung der Wahrheit, die völlige Verkehrung der Wahrheit. Weil du kannst nicht, das ist ein Widerspruch in sich, du kannst nach dem Wort Gottes kein guter Christ sein, kein gutes Kind Gottes sein, du bist einfach nicht im Willen Gottes, wenn du zweifelst. Es ist so, du bist einfach, das, so kann man sagen, du bist nicht im Willen Gottes, es ist nicht der Wille Gottes. So klar und scharf muss man das sagen. Das Wort Gottes scheidet Seele und Geist. So klar. Du bist nicht im Willen Gottes, wenn du zweifelst. Amen. Das heißt, du kannst zu deiner Seele sagen, hey, ganz egal, Seele, welche Gründe du anführen magst, ganz egal, Seele, was du als Ausrede bringen magst, ganz egal, wie du mir sagen magst, ja, das ist ja ganz normal, dass man in so einer Situation zweifelt, ist ja ganz normal. Nein, Gott hasst Zweifel und ich erlaube dir nicht zu zweifeln, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und wenn du völlig verwirrt bist und gar nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht und die Zweifel sich nur noch so jagen und du überhaupt nicht mehr hochkommst, also dann machst du genau das, was Irina gesagt hat, dann sagst du, Hilfe, ich sinke. Und dann ist die Gnade da. Ist das nicht der Hammer? Dann ist die Gnade da. Also Gott begnadigt den Zweifler. Er rechtfertigt nicht den Zweifel. Er begnadigt den Zweifler, beziehungsweise den Zweifler sowieso, du solltest niemals diese Identität haben, du solltest niemals diese Identität nehmen, sondern Gott begnadigt den, der in seiner Seele manchmal noch einen Zweifel beherbergt. So muss man es korrekterweise sagen. Amen. Den begnadigt Gott. Aber Gott ist scharf und klar und er hasst Zweifel. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, Gott hasst Zweifel. Und Gott liebt Glaube. Halleluja. Gott liebt Glaube. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt wollen wir ihm glauben, dass er uns versorgt, dass er unser Versorger ist, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Amen. Auch hier haben wir sein Wort, weißt du? Auch da gilt, wenn du den Eindruck hast, vielleicht in einer Situation bist, gerade jetzt, wo du denkst, oh meine Güte, ich bin am Sinken, was meine finanzielle Situation angeht. Weißt du, dann streck deine Hand aus und sag, hilf mir. Und dann stell dich wieder in den Glauben. Weißt du, und dann gib dem Zweifel keinen Raum. Gib ihm keinen Raum. Wir wollen heute Morgen die 5 Steine des Glaubens proklamieren. Wenn wir jetzt gleich Gott fragen, was wir geben sollen jetzt in die Sammlung, wollen wir vorher diese 5 Steine des Glaubens proklamieren. Tut die bitte rein, diese 5 Bibelstellen, ja, die uns einfach sagen oder geben, was das Wort Gottes sagt zu unserer Versorgung, zu Finanzen. Ja. Lasst uns das gemeinsam proklamieren von links nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Okay, lasst uns sagen, Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn, obwohl er reich war. Wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Und jetzt sag mal, das glaube ich, Zweifel nicht erlaubt. Also so radikal müssen wir wieder werden als Christen. Also das ist wirklich radikales Christsein. Amen. Zweifel nicht erlaubt. Amen. Gnade ja, aber Zweifel no. No. No, no. Niet. No. Ja, immer. No, nada, nix. Zweifel. Amen. Jetzt fragt den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was soll ich geben? Was darf ich geben? Und das tust du, was er dir zeigt. Und du kannst es hier vor Ort, kannst in den Eimer reingeben, kannst per Verpflichtungserklärung geben, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, oder du kannst ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir jetzt die Infos eingeblendet, wie du geben kannst, entweder per Kreditkarte oder per Überweisung oder per PayPal. Nutze einfach die Gelegenheit, tu das, was er dir zeigt, tu es im Glauben. Halleluja. Heute Morgen sagen wir, wir tun den Zweifel raus aus der Gemeinde Jesu. Amen. Also der Geist der Erweckung ist das Gegenteil des Geistes des Unglaubens. Weil wenn Gott kommt und uns überführt, wovon überführt er uns? Von der Sünde, dass wir ihm nicht glauben. Da hast du es. Ja? Und die Stelle übrigens, ist auch interessant, was Irina hatte, die Stelle mit dem Sturm und dem Petrus, dem singenden Petrus, ist ja nicht die einzige Stelle, wo Jesus deutlich macht, wie sehr er Unglaube hasst. Wie oft sagt Jesus, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch noch ertragen, sagt er sogar an einer Stelle. Wie lange muss ich noch diesen Unglauben erklagen? Warum? Er kann es nicht verstehen. Wenn du eine Verbindung zu Gott hast, wenn du Gott liebst und weißt, dass Gott dich liebt, dann ist Unglaube ein absolutes No-Go, ist völlig unverständlich, ist unerträglich. Ist Sünde. Amen. Gott überführt uns. Das ist der Geist der Erweckung. Er überführt uns. Und er will wieder eine Christenheit sehen, die wieder Gott glaubt. Amen. Und ich glaube, das werden wir bekommen. Eine Christenheit, die Gott glaubt. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, in Frankreich, wo auch immer, Italien. Eine Christenheit, die Gott glaubt. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Wir glauben ihm. Und jetzt geben wir die Eimer durch und Gott zeigt dir, was du geben sollst und du tust das, was er dir gezeigt hat. Und während es durchgeht, habe ich euch wieder einige ermutigende Berichte. Zum einen hat uns die Tatjana einen Bericht geschickt von gestern, vom Kaffee der Begegnung. Ja, ich war auch da, also es war wirklich stark. Gestern sind tatsächlich alle, also ich habe einen Aufruf gemacht zur Bekehrung und habe zuerst gesagt, sie sollen ihre Hand heben und da haben sich vielleicht 80% der Leute haben ihre Hand gehoben, dass sie Jesus empfangen wollen. Viele waren neu da, viele waren zum ersten Mal da, über 50 Leute. Und dann habe ich gesagt, so, und jeder, der es jetzt festmachen will, der steht auf. Und ich sagte, es sind alle aufgestanden. Alle sind aufgestanden. Halleluja. Danke, Jesus. Und Tatjana schreibt hier, vor dem Kaffee der Begegnung stand ein Lastwagen mit polnischen Kennzeichen direkt gegenüber auf dem Mitarbeiterparkplatz, ausgerechnet in dem Moment, als auch wir dort geparkt haben. Wir hatten den starken Eindruck, den Lastwagenfahrer in das Café der Begegnung einzuladen. Im Gespräch erfuhren wir, dass er Ukrainer ist und er nahm unsere Einladung gerne an. Beim anschließenden Bekehrungsaufruf öffnete er sein Herz und lud Jesus in sein Leben ein. Ist das nicht stark? Halleluja. Amen. Preist den Herrn, so geht die Erweckung weiter. Halleluja. Viele Menschen, schreibt sie, die zum ersten Mal im Glory Life Zentrum waren, wurden von der Kraft Gottes stark erfüllt. Eine Frau sagte, ich fühle mich wie zu Hause angekommen. Eine Frau, das war schon vor ein paar Wochen, die lief damals mit zwei Krücken, hatte sehr starke Schmerzen in ihrem Fuß. Nach dem Gebet kann sie wieder ohne Krücken laufen und nach dem heutigen Gebet, also gestern, sind die Schmerzen ganz weggegangen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Eine Frau bezeugte, dass sie früher starke Schmerzen in den Schultern hatte und ihren Arm nicht bewegen konnte. Und vor einem halben Jahr habe ich ihr die Hand auf die Schulter gelegt und für sie gebetet. Und seither kann sie ihren Arm wieder ganz normal bewegen. Alle Schmerzen sind weg. Halleluja. Andere Frau hat nach Gebet Befreiung von seelischen Schmerzen erlebt. Ein junger Mann bezeugte, dass nach Gebet seine Familie eine sehr gute Wohnung gefunden hat. Er wurde mit der Kraft Gottes sehr stark erfüllt. Eine Frau spürte nach Gebet, dass Schmerzen in ihren Händen weniger geworden sind und so weiter. Danke, Jesus. Amen. Danke. Und Und danke auch allen Helfern, die bei diesem Kaffee der Begegnung mit ihnen, gestern waren echt einige Helfer da, das fand ich super. Also wenn du dir vorstellen kannst, da mitzuarbeiten, das ist wirklich lohnenswert. Da ist die Ernte so reif. Ja. Tatjana hat den Bericht überschrieben mit der Überschrift, die Erweckung ist da. Amen, Halleluja. Und letzte Woche, gestern war ja auch die Jugend auf dem Nikolaus-Einsatz, da habe ich noch keinen Bericht, aber von letzter Woche habe ich einen Bericht und ich glaube, da haben wir auch ein Foto von letzter Woche von unseren Nikolausen. Da hat die Manuela, ja genau, sind nicht alle drauf, aber einige davon. Und sie hatten 5 Bekehrungen bei diesem Einsatz. Eine Frau, die war sehr verzweifelt, wir konnten ihr Jesus näher bringen, sie möchte auch mit in die Gemeinde kommen. Sie hatten sehr starke Gespräche mit Moslems. 2 von dem Team waren unterwegs in der S-Bahn und haben in der S-Bahn gepredigt. Halleluja, Amen. Wer will nicht das Evangelium von einem Engel in der S-Bahn gepredigt kriegen? Amen. Sogar mit Engelszungen, Halleluja. Preis den Herrn. Unser verkleideter Engel hat gepredigt in der S-Bahn und auf den Plätzen Stuttgarts. Wir konnten für Kranke beten, wir haben die Familien gesegnet, Gottes Schutz freigesetzt. Die Menschen waren sehr offen, haben richtig gut zugehört. Sie haben sich Zeit genommen, war total übernatürlich. Christen haben wir auch kennengelernt und Glory Life vorgestellt, sie möchten kommen. Die Menschen haben die Liebe von uns gezogen und wurden von der Liebe angezogen. Das hat man so sehr gemerkt, wie den Menschen die Liebe fehlt. Ja, Amen. Und die bringen wir. Rundum war es ein genialer Einsatz. Halleluja. Amen. Ein Applaus für unsere Nikoläuse und den Engel. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Gestern? Was ist gestern? Habt ihr schon ein Foto von gestern am Beamer? Wo ist der Joni? Ja, komm her, erzähl mal kurz, wie es war. Ich weiß noch gar nichts. Also, aber es scheint gut gewesen zu sein. Halleluja. Okay, erzähl mal. Joni hat übrigens den Einsatz geleitet. Yeah! Halleluja. Ja, also war echt gut. Wir hatten viele, viele coole Begegnungen. Wir konnten auch für ein paar Leute beten. Wir waren da vor allem ein bisschen aufgeregt, mich mit eingeschlossen. Wir haben es ja alle so ein bisschen zum ersten Mal gemacht. Aber als wir zurückgelaufen sind, haben wir auf dem Weg noch Leute getroffen und haben da echt voller Freude denen da noch Süßigkeiten gegeben. Und wir hätten auch alle noch ein bisschen länger machen wollen und können, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Ja. Und genau, die Chiara, die hat dann schon gesagt, ja, nächstes Jahr gehen wir ins Altenheim. Also dann habe ich ihr gesagt, ja gut, dann weiß ich ja schon, wer nächstes Jahr den Einsatz leitet und vorbereitet. Also war echt cool, wie sich das so gewandelt hat. Vom Anfang so ein bisschen abwarten und was ist cool und unsicher. So. Genau, unsicher, aber am Ende halt voller Feuer und voll cool. Ja. Amen, war super. Cool. Applaus auch für Connected, da haben wir noch kein Foto, aber sehr gut. Ah, da sind sie. Halleluja. Preist den Herrn. Sehr schick. Sehr schick. Super. Jetzt segnen wir die Sammlung. Halleluja.